Als klar wurde, dass René Benko nicht mehr im Sinne der Handelsgruppe agierte, haben wir für die Retail-Gruppe Schutz in einem provisorischen Nachlassverfahren gesucht, erinnert sich Kyle. Damit war klar, Galeria steht ab sofort zum Verkauf. Er habe davon beim Abendessen erfahren, erzählt Galeria-Chef Oliver van den Bosche Vertrauten. Die Konsequenz, mit der Kyle und Wenger vorgegangen sind, mag den belgischen Manager überrascht haben, doch die Entscheidung passt zu seinen Plänen. Schon Wochen zuvor hatte er den Kontakt zu potenziellen neuen Investoren gesucht und erste Vorgespräche geführt. Ebenso wird eine erneute Insolvenz durchgespielt. Interesse hatten etwa der Düsseldorfer Investor Walter Dröge angemeldet, der die Galeria-Manager in die Poststraße nach Düsseldorf einlädt. Zwischen Kunstobjekten von Josef Beuys oder Gerhard Richter stellen Finanzchef Guido Mager und Oliver van den Bosche ihr Projekt Phoenix vor, den Verkauf von Galeria aus der Insolvenz. Es ist ein Projekt mit vielen Fragezeichen und wieder sehr optimistischen Zahlen. Neu daran ist der Vorschlag, Galeria in eine andere Gesellschaftsform zu überführen, etwa ein Stiftungskonstrukt. Damit würde die bisher relevante Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat weitgehend machtlos. Die Mitbestimmung würde empfindlich beschnitten. Gleichzeitig sollen die Signa-Mieten um 80 Millionen Euro gesenkt, große Teile der Flächen an Konzessionspartner abgegeben und der Online-Arm Galeria.de zum Marktplatz ausgebaut werden, auf dem auch andere Händler ihre Waren anbieten können. Eine Insolvenz erscheint damals schon fast unausweichlich. Last Christmas für Galeria, titelt etwa das Branchenblatt Textilwirtschaft. Zeitgleich bereitet Galeria-Chef van den Bosche medial das Narrativ für die dritte Galeria-Pleite binnen 3 Jahren vor. Die hohen Mieten an Signa seien der Grund, weshalb Galeria nicht profitabel wirtschaften könne. Im neuen Jahr ist es soweit. Für Galeria beginnt es recht routiniert. Es ist Dienstag, 9. Januar 2024, als Oliver van den Bosche die dritte Insolvenz binnen 3 Jahren beim Amtsgericht in Essen anmeldet. Diesmal im Regelverfahren, statt in Eigenverwaltung unter einen Schutzschirm zu schlüpfen. In der Pressemitteilung spricht die Galeria-Spitze von einem Befreiungsschlag. Noch Ende Januar öffnet der Datenraum für Interessenten. Und doch ist diesmal alles anders. Weder kann Galeria auf staatliche Hilfe hoffen, noch auf Zugeständnisse der Mutter Signa. Die Zukunft bestenfalls offen. Aber wie bietet man ein stets klammes, in die Jahre gekommenes Warenhausgeschäft Investoren an? Das 50-seitige Prospekt, das die internationale Investmentbank Houlihan Lokey erstellt, klingt dann auch ein wenig wie eine Immobilienanzeige für ein stark renovierungsbedürftiges Haus. Das Papier ist mit Investment Opportunity überschrieben. Galeria sei Marktführer bei verschiedenen Produktgruppen, der unbestrittene Marktführer in Deutschland und das zweitgrößte Warenhaus Europas. Die Fortführungsprognose liest sich optimistisch, negative Zahlen finden nur Platz in der Vergangenheit. Die Ergebnisprognose? In 2025-26 und 2026-27 bei knapp 100 Millionen Euro. Für Beetz und Baker hätte es des Investorenprospekts kaum bedurft. Seit ihrem Ausstieg bei Galeria hat sich zwar einiges verändert, aber zu wenig zum Guten. Der Renovierungsbedarf der Häuser ist hoch, die Logistik zu teuer, der Onlinehandel nach wie vor lahm. Wo genau sie die Chancen für Galeria sehen, lässt das zweite B&B-Duo nach Benko und Berninghaus zunächst offen. Die Warenhauskette bekommen sie umsonst, dazu wohl auch eine gefüllte Kasse. Es sei von Beginn an klar gewesen, dass das ein 1-Euro-Deal werde, sagt ein Beteiligter im Verkaufsprozess. Die Frage sei nur gewesen, wie viel wird in Galeria investiert? Die Schlüsselfrage lässt Beetz bei der Präsentation des Deals auf der Pressekonferenz in Essen unbeantwortet. Angeblich, so heißt es von Insidern, soll er einen einstelligen Millionenbetrag einbringen, Baker eine 2-stellige Millionensumme. Unter 200 Millionen Euro müsse man erst gar nicht anfangen, rechnet dagegen ein Warenhauskenner vor. Beetz wiederum sagt unverbindlich, ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, sich für das Warenhaus in Deutschland ins Zeug zu legen. Gleichzeitig wird Beetz an anderer Stelle deutlich. Galeria soll eine andere Gesellschaftsform bekommen, Damit würde der Aufsichtsrat aufgelöst und das gesetzliche Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer ausgehebelt. Ist das nun der allerletzte Akt des Untergangs? Zu den Verlierern der Signa-Pleite gehört die Kaufhauskette auf jeden Fall. Denn nach Benkos Insolvenz müssen knapp 10 weitere Häuser schließen. Und die neuen Investoren haben schon einmal ihre Unfähigkeit bewiesen.